步去。 Als die drei Detektive auf ihren Fahrrädern in der Burlington Road Nummer 29 eintrafen, bemerkten sie, dass gerade ein grauer Ford vor einem kleinen, freistehenden Haus einparkte. Aus dem Auto stieg ein kleiner, rundlicher Mann. Eine halbe Stunde später kamen die beiden Jungen in der Praxis der Tierärztin an. Timmy war noch nicht behandelt worden, denn das Wartezimmer war voller Leute, die ihre Haustiere untersuchen lassen wollten. Vielleicht halten wir ihm auch das Foto unter die Nase, je nachdem, wie es läuft. Jack Sharkey bewohnt eine große, edle Villa. Es dauerte einige Zeit, bis den drei Detektiven nach mehrmaligen Klingeln endlich die Tür geöffnet wurde. Ein Mann in Badehose, der ein großes Handtuch um die Schultern gewunden hatte, stand vor ihnen. Das Wasser tropfte ihm aus dem Haar.